Folge 11 von 24. Guten Morgen im Wüstenexpress. So, und jetzt noch mal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Der neue Tag ist da. Draußen ist es hell und immer noch Rumänien. Ja, hier können wir nicht so zügig durchbrettern. Die Schienen sind all. Dafür ist der Schnee weg. Und es ist feucht. Aber es wird wärmer. Die Wüste streckt schon vorsichtig ihre Fühler nach uns aus. Was haben wir Glück mit dem Durchkommen. Die Bahnen in ihrem Lauf, die halten wieder auf. Der Esel auf. Oh Mensch, der Knopf, das ist wirklich ärgerlich, dass der Witz jetzt nicht in einem durchgegangen ist. Ich muss... So, einmal das große Englische für zwei. Ja, das ist meins. Endlich. Ja, bei uns wird alles à la minute zubereitet. Das braucht dann immer auch ein bisschen Zeit. Ich hab so einen Hunger. Also, da hätte ich die Würstchen auch roh genommen. Wir konnten ihn nur mit Mühe und Not davon abhalten, hier die Blumendekoration zu verspeisen. Und warum nicht mit Essig und Öl? Na, jetzt werden der Herber sicher satt. Unser großes englisches Frühstück schafft eigentlich nie jemand ganz. Oh, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja, da habe ich nur noch ein halbes Quarkbrötchen und einen entkoffeinierten Tee. Das ist bei mir, ja? Und ein großes kontinentales Frühstück und einen doppelten Espresso. Der Espresso ist bei mir, das Frühstück ebenfalls bei dem Herrn dort. Zu dem großen Englischen dazu? Nein, zu dem kleinen, dicken Deutschen da. Ja, so groß ist es doch gar nicht. Und bringen Sie mir dann auch noch ein Kännchen Kaffee oder haben Sie auch Kann? Sehr wohl, der Herr. Ah, nach diesen ganzen herzträubenden Verwicklungen brauche ich dringend Frühstück. Du meinst zwei Frühstücke? Erbsen und Zähler. Eigentlich sind es drei. Ja, schon wieder geht's ums Essen. Friedrichsberg, du isst nichts? Naja, gleich gibt's ja schon Mittagessen. Da reicht mir jetzt ein kleiner Kaffee. Das ist eine sehr gute Idee. Mittagessen können wir gerne gleich im Anschluss. Es soll heute fangfrische Kutterscholle geben. Im Wüstenexpress? Mhm. Kannst du mir verraten, wie Sie hier an fangfrischen Fisch kommen wollen? Ja, Gott, gewundert habe ich mich auch. Ne? Aber es gibt Dinge, gerade im Kulinarischen, da frage ich lieber nicht nach. Da genieße ich einfach still. Mittagessen. Da komme ich ja gerade recht. Sir Lancelot? Was? Sir Lancelot? Ach so, ja, immer noch derselbe. Ich würde mich ihm bei der Kutterscholle anschließen. Wann kriegt man sowas schon mal fangfrisch im Zug? Wir dachten, Sie sind tot. Und Sie wurden doch eben erst wieder vergiftet in die Kühltruhe gepackt. Ja, direkt neben die Schollen. Haben uns gleich angefreundet. Das mit mir in der Tiefkühltruhe ist... Gesundheit. Danke, das lassen wir jetzt aber mal lieber bleiben, ne? Das hole ich mir denn vielleicht wirklich noch den Tod. Aber das haben Sie doch schon. Sie sind vor unseren Augen vergiftet worden. Was? Quatsch! Das hat bei mir doch nur ein kurzes Magengrummeln verursacht. Sie waren tot. Nein! Hätten Sie mich mal 1964 in Haiti sehen sollen. Wieso eigentlich? Was war da denn? Wo? In Haiti. Wann? 1964. Keine Ahnung. So, jetzt nehme ich auch erstmal das englische Frühstück, Herr Ober, und einen schwarzen Tee mit Milch. Sehr wohl, kommt sofort. Ach, ist das schön, nach der ganzen Aufregung ein ruhiges Frühstück genießen zu können. Da haben Sie recht. So ruhig, dass der einzelne Herr dort hinten in der Ecke gleich komplett entschlafen scheint. Der macht wahrscheinlich nur ein Verdauungsschläfchen. Und das werde ich auch nach der Kutterscholle machen. Du kannst nach einer Kanne Kaffee schlafen? Zur Scholle genehmige ich mir so ein großes Konterbier und ein, zwei Schnäpse. Die verleihen mir dann die nötige Bettschwere. Naja, groß gefrühstückt hat der Herr da hinten aber nicht. Das Brötchen vor ihm hat er nicht mal ganz aufgegessen und der Rest sieht auch noch ziemlich unberührt aus. Warum räumt das denn keiner ab? Herr Schwerf ist hier immer auch mal besser. Also mir kommt das jetzt auch ein bisschen komisch vor. Vielleicht hat er ja nach seinem Nickerchen wieder Appetit. Und sonst packe ich mir die Reste gerne ein. Dann geh doch mal hin und frag, ob er sein Frühstück noch möchte. So, gute Idee. Kommt. Entschuldigen Sie, der Herr. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mir die beiden Buttercroissants ausleihe? Er rührt sich nicht. Ja, Moment mal. Den kennen wir doch. Ja, woher denn? Aus dem Zug? Ja. Alle hier kennen nur Leute aus dem Zug, weil alle in diesem Zug sitzen. Vom Anfang, als wir eingestiegen sind. Ah. Der suchte sein Abteil. Ich kann mich nicht erinnern. Du warst doch gar nicht dabei. Stimmt, daran kannst du liegen. Stups den doch mal an. Ich? Im Leben nicht. Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische. Ich kenne diesen Gast. Der macht gern mal ein kleines Ruhepäuschen. Nee, der ruht sich hier gerade nicht nur aus. Aber keine Sorge, der springt als gleich wieder auf. Heute nicht. Ganz sicher. Quatschen Sie mir mal den Toten nicht lebendig. Der ist so tiefenentspannt, der wacht hier nicht mehr auf. Echt jetzt? Nicht, dass der tot ist. Ne, das sag ich doch die ganze Zeit. Ja, darf ich auch mal was sagen? Wenn es sein muss. Also ich würde die Reise jetzt gerne abbrechen. Und was ist mit deiner fangfrischen Kutterscholle? Mist. Dann bleibe ich doch eben noch. Aber danach... Das Pech unseres unlebendigen Mitreisenden hier ist, dass er einen schwarzen Rollkragenpullover trägt. Mhm. Wieso ist das ein Pech? Ich fange anders an. In aller Kürze. Bei dem wurde nicht mit Gift gearbeitet, Sein Mörder oder seine Mörderinnen ist zu ihm an den Tisch gekommen und hat ihm mit einem ungemein scharfen Gegenstand blitzschnell die Kehle durchtrennt. So schnell kann er gar nicht nachdenken, wie man da tot ist. Der ist ohne einen Mucks in sich zusammengesackt und hat still seinen schwarzen Rolli vollgeblutet. Aber wer ist dieser Mann? Ich habe bei einem Gespräch zufällig aufgeschnappt, dass er irgendwas mit den Pyramiden zu schaffen hat. Ja, die würde ich mir auch gerne mal anschauen. Keine Sorge da, das wirst du. Ja, leider nur von unten, wenn wir uns mit deinem Archäologen drunter durchgraben. Genau, der Mann ist Archäologe. Der jetzt? Also war der Tote. Interessant. Und jemand wollte, dass er die Pyramiden nicht mehr erreicht, da in der Innentasche seines Sackos Bolt seine Brieftasche, wenn Sie so freundlich wären, Sir Lancelot. Wieso ich? Sie sind hier der Abenteurer. Das stimmt. Aber das ganze Blut. Denken Sie an Haiti 1964. Ja, haben Sie auch wieder recht. Seither kann mich nichts mehr schrecken. Warten Sie. Gleich habe ich es. Ja, ich stecke fest. Wo? Im toten Mann? Ja, so gut wie in und an seinem Blut. Wenn Sie mal ganz kurz, wenn Sie mich mal... kräftig ziehen? Ja, sowas in der Art. Hau, ruck, hau, ruck, hau, ruck. Na, da wäre es. Danke dir, Herr. Ja, hier sind auch seine Papiere. Es handelt sich um, Moment, einen gewissen, ach Gott, meine Augen, Professor Dr. Abraham Ambrosius von der Universität Berlin. Er war wohl dort am Archäologischen Institut. Dann haben Sie sich eben recht erinnert, Sir Lancelot. Ich kann mich ja nicht mehr darauf verlassen, ob ich mich erinnere und wenn, dass ich mich erinnere. Aber wenn ich mich erinnere, dann kann ich mich darauf verlassen. Auf was nochmal? Die Herrschaften, vielleicht könnten Sie die Leiche jetzt verschwinden lassen. Wie bitte? Haben Sie etwas zu verbergen? Wo denken Sie hin? Ich bin der Kellner hier. Da habe ich gar keine Zeit für Heimlichkeiten. Ach was? Ich meine nur, es wäre schon gut, bevor die anderen Gäste zum Mittagessen kommen. Sowas verdirbt den meisten Appetit und das schlägt dann bei mir gleich aufs Trinkgeld durch. Aber wohin mit dem? Nun, Ihr Liegeplatz in der Kühltruhe ist ja wieder frei. Sehr gut. Also, dann packen wir es an. Wie? Wir sollen die Leiche jetzt anfassen? Das mache ich jetzt aber nicht. Also so knapp vor der fangfrischen Kutterscholle. Also ich oben und Sie beide unten. Kommt ja gar nicht in Frage. Ja, von mir aus, dann tauschen wir. Also wir zwei oben, Sie unten. Wer jetzt? Naja, er und du oben und er unten. Welcher er? Er. Ich? Nein, nicht Sie. Du. Ich? Nein, er. Wer jetzt? Ich und Sie und er oben. Ich dachte unten. Gut, also Sie unten, wir beide oben. Ja, aber was denn jetzt? Oben mit Ihnen oder unten allein? Egal. Also ich bin jetzt raus. Im Gegenteil, es geht um dich. Dann muss ich ja nicht. Doch, oben mit mir. Und er? Oh, also ich nehme jetzt alleine. Moment, was ist denn hier los? Erkläre ich Ihnen gleich, wir müssen ihn verschwinden lassen, der stört sonst die Gäste. Ich verstehe. Ich weise Ihnen den Weg zum Tiefgefroren. Upsala, der Tod hat wohl gerade seinen Schuh verloren. Den braucht er ja nicht mehr zum Laufen. Ja, aber komisch, dass er hier so barfuß rumsitzt. Naja, teilweise. Moment, was heißt denn teilweise? Links trägt er Schuh, rechts nichts. Das ist ja verblüffend. Da fehlt ihm doch glatt ein Schuh. Und nicht nur das, auch noch der dicke Zeh. Der arme Mann... Damit ist man aber ziemlich wackelig zu Fuß. Na gut, das Problem hat er ja jetzt nicht mehr. Hatte er nie. Wieso? Der Herr Professor hier ist noch nicht lange unbezäht. Nicht? Was? Nein, der dicke Zeh ist ihm frisch entfernt worden. Wahrscheinlich kurz nachdem man ihm die Kehle durchgeschnitten hat. Oh, und der andere Fuß ist noch komplett? Das wissen wir noch nicht. Da ist er noch besorgt und beschuht. Dann sollten wir schnell mal nachschauen, Dahl. Ich soll dem Toten den Schuh ausziehen? Ja, warum denn nicht? Das wird dir nicht stören. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber na gut, bitte, in Gottes Namen. So. Ui, oh, mein Gott, das riecht. Also die Socken hätte ruhig öfters wechseln können. Und? Ja gut, der Fuß scheint komplett zu sein. Was heißt scheint? Sind 15 dran oder nicht? Sind. Also geht es nur um den dicken Zeh des rechten Fußes. Höchst merkwürdig, aber auch höchst interessant. Moment mal, was ist das denn hier? Was? Die kenne ich doch. Wen? Nicht wen, was? Was kennst du denn? Hier, diese Schallplatte. Sag mal her. Die hatte ich doch auch im Auto. Schatz, ich grüße dich aus der Ferne. Das kenne ich nicht. Ach was, Die Platte hatte ich auch im Auto, verdammt nochmal. Dieselbe oder die gleiche? Die gleiche, dieselbe kann es nicht sein. Meine liegt ja noch im Auto. Also war es doch deine Schallplatte? Nein, war es nicht. Die hat mir irgendeiner ins Auto gelegt. Genauso wie irgendjemand diese Schallplatte hier bei dem Toten platziert hatte. Vielleicht hat er sie selbst mitgebracht. Unwahrscheinlich. Oder siehst du hier irgendwo einen Schallplattenspieler? Das nicht, aber in meinem Auto habe ich auch keinen, nicht mal einen Kassettenschlitz. Der war ja auch noch nicht erfunden, als du dir dein Auto zugelegt hast. Ja, stimmt auch wieder. Dann wurden also beide Schallplatten jeweils von jemand platziert. Aber warum bei dem hier und bei mir? Heißt das, dass ich auch sterben werde? Naja, früher oder später sterben wir alle mal. Aber doch nicht jetzt. Irgendwann ist jeder mal dran, das liegt in der Natur der Dinge. Das müssen Sie gerade sagen, Sie sind ja nicht tot zu kriegen. Aber Haiti 1964 hätte es mich fast erwischt. Fragen Sie nicht wie. Ich frag ja gar nicht, solange ich das hier überlebe, ist mir alles egal. Egal sollte uns das auf keinen Fall sein. Mit dieser Schallplatte haben wir jetzt einen richtigen Fall. Ja, und die anderen Toten? Alle im Handumdrehen gelöst. Aber hier gibt uns einer eine harte Nuss zu knacken. Na, hoffentlich lösen wir den, bevor der harte Fall meine Nuss knacken kann. Mit Nüssen kenne ich mich aus. Ja, die sind reich an Folsäure. Und was tut das gerade zur Sache? Nichts. Aber ich habe lange nichts mehr gesagt und da dachte ich, dass ich... Ein großer weiser Mann hat mal gesagt, wer nichts zu sagen hat, kann auch mal schweigen. War das der Staatsratsvorsitzende? Nein, Konfuzius. Dass Sie den kennen? Jeder hat den Staatsratsvorsitzenden gekannt. Eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Dieser Tote hat weder etwas mit den 12 Leichen im Waggon 4 zu tun, noch mit dem toten Raucher auf dem Klo oder dem Mann, der aus dem Zug gefallen worden ist. Und jetzt ab mit ihm ins Kühlfach. Das hier ist eine ganz andere Baustelle. Und die hat direkt mit uns zu tun. Weiter geht's mit Folge 12.